1. MSIE für den Priesterdienst zu weihen, solst du folgendermaßen vorgehen, nimm einen Jungen Steier und zwei makellos Widder. 2. Bereite Ungesortes Brot, Ungesort, MIT ol Vermischte Kuchen soe Ungesort, MIT ol Bestrichen Fladen aus Feinem Weisenmehl zu. 3. Lege dies Backwaren in einen Korben Bringe SIE zusammen MIT DEM Steier und den beiden Widden da. Für Aaron und sein Son zum Eingang des Offenbarungszeltes und Wusche SIE dort MIT Wasser. 5. Danik nimm die Gewande und bekleid Aaron MIT DEM Leibrock, DEM Obergewand des Efforts, DEM Efforts selbst und der Brustisch, befestig im den Gürtel des Efforts. 6. Setz im den Turban auf den Kopf und befestig das Heilige Diadem im Turban. 7. Nimm anschließend das Salbel, GSS auf sein Haupt und Salbe in auf dies Weiße. 8. Lass sein Son herentreten und bekleid SIE MIT Leibrocken. 9. Gert SIE MIT Gürteln und setz ihnen Mutzen auf, damit SIE Gemmes eine Eugen Ordnung das Priesteramt ausüben können. Danach sollst du Aaron und seinen Sohnen die Hand füllen. 10. Bringe den Steier vor das Offenbarungszelt, damit Aaron und sein Son ihr Hand auf den Kopf des Steiers legen. 11. Schlag den Steier anschließend vor Jahwe am Eingang des Offenbarungszeltes. 12. Nimm etwas vom Blut des Steiers und streich es mit deinem Finger und die Horne des Alters, das restlich Blut gsm fast des Alters aus 13. Nimm das gesamte Fett, das die Eingeweide bedeckt, das Lebenet soe die bei den Narren mit ihrem Fett und verbrenn es auf dem Alter als Rauchopfer. 14. Das Fleisch des Steiers, sein Fell und seinen Mist sollst du jedoch außerhalb des Lagers verbrennen, das ein Sundopfer ist. 15. Bringe Danach den ersten Widder herbei, damit Aaron und sein Son ihr Hand auf den Kopf des Widders legen. 16. Schlag den Widder, nimm sein Blut und sprenge es ringsam an den Alter. 17. Zerlich den Widder in sein Tail, wusche sein Eingeweide und Bein und lege SIE zu seinen anderen Stucken und seinem Kopf. 18. Verbrenn den gesamten Widder auf dem Alter, dies ist ein Brandopfer für Jahwe, ein Waldfolger Jerich, ein Jahwe Dargebrachtes Führopfer. 19. Bringe anschließend den zweiten Widder herbei, damit Aaron und sein Son ihr Hand auf den Kopf dieses Widders legen. 20. Schlag den Widder, nimm etwas von seinem Blut und streich es in das Rektor Olapchen Aarons und seiner Son, an ihren Rektor Dormen und an ihr Rektor Gross Zehe, das restlich Blut sprenge ringsam an den Alter. 21. Nimm etwas von dem Blut, das auf dem Alter ist, so I vom Salbel und sprenge es auf Aaron und sein Kleider, ebenso auf sein Son und deren Kleider, damit und sein Kleider so I sein Son und ihr Kleider geheiligt werden. 22. Nimm von diesem Widder das Fett, den Fettschwanz, das Fett, das die Eingeweide bedeckt, das Lebenetz und die bei den Narren mit ihrem Fett, dazu die Rektikul, den dies ist der Widder der Einsetzung. 23. Nimm ferner einen Leib Brot, einen mit ol angemachten Brotkutchen und einen Fladen aus dem Korb des angesorten Brots, der vor Jahwe State. 24. Gib dies als Aaron und seinen Sonen in die Hand und schwing es als Schwingfer vor Jahwe. 25. Nimm es ihnen Danach aus den Handen und verbrenn es auf dem Alter über dem Brandopfer als Waldfolgen Jerich vor Jahwe, es ist ein Jahwe Dargebrachtes Führopfer. 26. Nimm die Brust vom Einsetzungswider Aarons und schwing es als Schwingfer vor Jahwe, dieser Teil soll dir als Anteil zufallen. 27. Die Schwingbrust und die Hebekul, die vom Einsetzungswider Aarons und Seines on Genemen Worden, sollst du als Heilig Erklären. 28. Dies Teil sollen Aaron und Seinen Sonen Gemmes eine Eugen Verpflichtung der Israeliten zustehen, denn es ist ein Hebeopfer, das die Israeliten von ihren Heilsopfen als a Hebeopfer für Jahwe darbringen sollen. 29. Aaron's Heilige Kleider sollen nach ihm auf sein Son übergehen, damit SIE darin gesalbt und ihr Hand gefüllt werden. 30. Dergenage seiner Son, deren seiner Stell. Priester wordend in das Offenbarungszelt get, im Heiligtum Dienst zu verrichten, soll SIE sieben Tage lang tragen. 31. Nimm den Einsetzungswider und kosch sein Fleisch an einem heiligen Ort. 32. Aaron und sein Son sollen das Fleisch des Widers zusammen mit dem Brot aus dem Korb am Eingang des Offenbarungszeltes essen. 33. Sie sollen das verzehren, womit die Sühne Volzogen wird, als ihr Hand gefüllt und sie geweiht werden, ein Fremder darf jedoch nicht davon essen, da es heilig ist. 34. Blät vom Fleisch des Einsetzungsopfers oder vom Brot etwas bis zum Morgen übrig, so sollst du das übrig blieben mit für verbrennen, es darf nicht gegessen werden, weil es heilig ist. 35. Werfer mit Aaron und seinen Sonen genauso, wie es dir befohlen habe, 7 Tage lang sollst du ihnen die Hand füllen. 36. Jeden Tag sollst du einen Sündopfestier zur Sühne darbringen und den Alteren sündigen, indem du die Sühnhandlungen an ihm vollziehst, und in selben im in zu weihen. 37. 7 Tage lang sollst du die Sühnhandlungen am Alter vollziehen, im in zu weihen, der Dirch wird der Alter hoch heilig, so dass jeder, der in berührt, dem Heiligtum geweiht ist. 38. Folgen sollst du regelmäßig auf dem Alter darbringen, taglich zwei Einjährige Lamme als Brandopfer. 39. Das ein Lamm sollst du am Morgen darbringen und das andere Lamm gegen Abend. 40. Zu dem einen Lamm gehort ein Zentel Feinmehl, vermischt mit einem Viertel hin all aus zerstossen in Oliven, so ein Trankopfer von einem Viertel hin Wein. 41. Das andere Lamm sollst du gegen Abend darbringen, wobei du es mit dem Gleichen Speis und Trankopfer wie am Morgen verbindest, als Wald Vorligen Jerich, ein Jahwe Darge Praktis Führopfer. 42. Dies ist ihr Regelmassages Brandopfer für all Generationen, das am Eingang des Offenbarungszeltes vor Jahwe Darge Bracht Word, wo ich mich dir Offenbaren und mit dir Reden Word. 43. Dort wird ich mich auch den Israeliten Offenbaren und das Zelt soll durch mein Herrlichkeit geheiligt werden. 44. ICH word das Offenbarung zelt und den Alter weihen, ebenso word ICH Aaron und sein Son weihen, damit sie mehr als Priester dienen und können. 45. ICH word unter den Israeliten wohnen unter Gott sein. 46. So werden sie erkennen, dass ICH, Jahweh, Gott bin, der sie aus Ägypten geführt hat, unter ihnen zu wohnen, ICH, Jahweh, Gott.